Ich hau jetzt ab. Ist zu gefährlich. Sind alle gegen uns. Und hauen uns um. Ich flüchte. Ich hau ab. Ich flüchte. Die Nase voll von dieser Scheißwelt.